7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und holy shit, es ist immer noch heiß wie Sau, jedenfalls bei mir. Ich bin ganz kurz aus dem Wasser raus, denn ich befinde mich gerade täglich im Freibad mehrere Stunden, um diese neue MMA Radio Ausgabe aufzunehmen. Es ist doch wieder einiges passiert. Am Wochenende dachte ich zunächst, Mensch, das ist hier echt die Ruhe vor dem Sturm. Bevor die International Fight Week so richtig in Gang kommt, scheint es keinerlei News zu geben. Aber da habe ich mich dann doch ein bisschen getäuscht. Es ging dann richtig rund, würde ich mal sagen, in den letzten 24 Stunden. Deswegen lohnt sich diese Ausgabe allemal. Nächsten Freitag, also der kommende Freitag, da gibt es dann die ausführliche Preview von mir für UFC 189 und natürlich für die beiden Titelkämpfe. Aber heute gilt es natürlich erstmal um die News der vergangenen Tage, habe ich schon gesagt. Bevor ich damit anfange, nochmal eine Bitte an euch. Folgt MMA Radio auf Twitter @mmaradio.de. Und natürlich, wenn ihr Facebook-User seid, könnt ihr auch da MMA Radio liken. Einfach bei Facebook mal nach MMA Radio suchen. Und wenn ihr entweder MMA Radio geliked oder gefollowt habt und habt eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann könnt ihr mir das natürlich über diese diversen Kanälen zukommen lassen und ich kann das hier in der Sendung mit verbraten, wie wir Radiofachmänner immer sagen. Wer oldschool ist, kann mir natürlich auch eine E-Mail schicken. mmaradio@nonpg.de wäre da das Postfach, das man ansteuern sollte. Ja, das ist eigentlich alles, was ich hier zu Beginn. Achso, natürlich noch die mir so wichtigen iTunes-Bewertungen. Solltet ihr iTunes nutzen und MMA Radio über die iTunes Podcast-App konsumieren, dann bitte ich euch inständig, bewertet MMA Radio, denn leider Gottes ist bei iTunes nicht unbedingt die Menge der gedownloadeten Folgen oder überhaupt der Downloads ausschlaggebend, sondern es sind die Bewertungen und neue Abonnenten. Das ist das, was bei iTunes dich nach oben spült. Sprich, ich bin ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr mich bewertet, um nach oben zu rutschen. Wer alle Folgen nochmal nachhören möchte, kann das auf mmaradio.de tun. Da werdet ihr weitergeleitet auf nonpg.de, allerdings in eine Sektion, wo es nur MMA-Radio-Folgen gibt. Deswegen für alle UFC-Fans mmaradio.de merken. So, jetzt aber zu den News der vergangenen Tage und ja, die größte News sozusagen, die lief erst gestern auf, möchte ich mal ja so formulieren. Gilbert Melendez wurde positiv auf Testosteron getestet, Postfight-Doping-Test nicht bestanden. Es handelt sich hier um den Postfight-Doping-Test von UFC 188. Das war der Kampf gegen Eddie Alvarez. Wenn man sich den Kampf nochmal ins Gedächtnis ruft, muss man fast schon sagen, hat gar nicht so viel gebracht, das Testosteron, weil Gilbert Melendez hat nicht die beste Leistung abgeliefert. Ich muss auch noch einschränkend sagen, wenn man auf UFC.com geht, wird das ein bisschen ausgeschmückt, ja, also da wird von, ich habe mir jetzt die genaue Bezeichnung nicht aufgeschrieben, aber da steht nicht einfach nur klipp und klar Testosteron, aber darum geht es unterm Strich, ja, also die UFC versucht das noch so ein bisschen zu verschleiern. Warum macht das die UFC? Die UFC hat das Event in Mexiko natürlich selber betreut und hat selber die Commission gestellt, deswegen kann man da auch noch so ein bisschen an der Formulierung drehen. Was ist die Konsequenz? Gilbert Melendez wurde für ein Jahr suspendiert. Natürlich wurde sein Kampf gegen El Ayaquinta am 15.07. abgesagt. Und Gilbert Melendez hat sich mittlerweile auch schon geäußert und meinte, er habe nicht wissentlich was zu sich genommen oder gar irgendwas gespritzt. Er weiß aber, dass es seine Schuld ist. Er muss in Zukunft besser aufpassen, welche Produkte er zu sich nimmt. Er spielt hier also so ein bisschen die Karte, Mensch, da hatte ich wohl irgendwie Testosteron in meinem Burrito, bevor ich ins Oktagon gestiegen bin. Also ich finde es ja gut, dass er unterm Strich sagt, ja, okay, es ist zwar meine Schuld, aber gleichzeitig macht er hier einen auf Unschuldslamm und sagt, ja, aber also ich kann es mir wirklich nicht erklären, ich habe nichts zu mir genommen. Und ja, das stinkt halt bis zum Himmel. Also dann einfach die Fresse halten und gar nichts sagen oder komplett dazu stehen, dass man hier Scheiße gebaut hat. Was gibt's dazu sonst noch zu sagen? Ja, er entschuldigt sich natürlich bei seinen Fans, Sponsoren, das hat sich ja mittlerweile erledigt, und bei seinem gesamten Team. Und man muss sagen, Gilbert Melendez hat natürlich noch Glück im Unglück. Denn viele werden sich fragen, Moment mal, hieß es nicht, wenn du, also nach den neuen UFC und USADA-Richtlinien, dass wenn du mit Doping, mit Testosteron erwischt wirst, dass du da 3 Jahre gesperrt wirst. Das ist richtig, aber diese Regel gilt erst ab dem 1.7. Jetzt gab es schon Fälle, da wurden die Testergebnisse nach dem 1.7. erst ausgewertet, aber schon vor dem 1.7. eingereicht. Das gab bei Bellator 2 Fälle und die wurden dann schon nach neuen Richtlinien bestraft, nach den neuen NAC-Richtlinien, muss man allerdings sagen. Das ist jetzt hier also wieder was Separates. Sprich, wenn der Kampf in Mexiko in Las Vegas stattgefunden hätte, dann wäre Gilbert Melendez jetzt für 3 Jahre gesperrt worden. Da der Kampf allerdings in Mexiko stattfand, unter dem Banner der UFC, beziehungsweise von der UFC auch commissionmäßig betreut wurde, gilt die UFC-Richtlinie, die erst ab 1.7. in Kraft tritt. Und ja, da hat er praktisch Glück gehabt, der Gilbert Melendez. Ist alles ziemlich verworren und das finde ich auch, das könnte ein Problem werden für die Zukunft. Hier muss irgendwie Einigkeit geschaffen werden. Es kann nicht sein, dass, wenn du in Las Vegas kämpfst, du 3 Jahre Sperre für dasselbe Vergehen bekommst, und wenn du in Mexiko kämpfst, dann kriegst du nur 1 Jahr Sperre. Gut, das hat sich jetzt natürlich erledigt. In Zukunft wäre es dann auch so, dass sollte jemand in Mexiko positiv auf Testosteron getestet werden, er auch für 3 Jahre gesperrt werden würde. Aber trotzdem, ja, also jetzt hier in der Übergangsphase, jo, was ich echt krass finde, wir reden seit Monaten von den drakonischen Strafen, die ins Haus stehen und ich meine, Gilbert Melendez wird ja auch nicht blind, taub und weiß nicht, blöd sein und wird das alles mitbekommen haben und ja, er fordert es dann hier noch heraus, also dass er da wirklich noch dieses Risiko eingeht und sowas zu sich nimmt und mit seiner Karriere spielt und unter Umständen dann 3 Jahre hätte gesperrt werden können, das finde ich schon extrem fahrlässig und allein aus diesem Grund, dass er so doof ist, allein aus diesem Grund hätte ich ihn schon für 3 Jahre gesperrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Elia Quinta hat sich auch zu Wort gemeldet. Er ist natürlich sehr enttäuscht, dass der Kampf abgesagt wurde. Er meinte, von Gilbert Melendez hätte ich das nie erwartet. Aber ja, es ist eigentlich überrascht es mich bei keinem mehr. Ja, Anderson Silva, Gilbert Melendez, es sind so viele mittlerweile, wo wir gesagt haben, die würden das bestimmt nicht machen. Wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass es jeder mal gemacht hat und unter Umständen sogar noch jeder macht. Ja, also mittlerweile würde mich wirklich nichts mehr schocken, egal wer da in Zukunft noch erwischt wird oder nicht. Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass die UFC schnell nach einem Ersatzkämpfer guckt für Elia Quinta, aber das hat sich schon erledigt, denn Elia Quinta hat gesagt, er plagt sich jetzt schon seit der Ultimate Fighter Final-Niederlage gegen Michael Chiesa mit einer Knieverletzung rum, beziehungsweise er hat sich im Vorfeld am Knie behandeln lassen, das Ganze sei nicht richtig verheilt und seitdem hat er immer wieder Probleme am Knie. Und das möchte er jetzt behandeln lassen. Er hofft, dass er bis Ende 2015 wieder fit ist. Man hat jetzt aber auch gehört, dass die Verletzung sogar karrierebedrohend ist. Also das ist keine Kleinigkeit. Aya Quinta hörte sich in einem Interview so ein bisschen so an, als ob er selber nicht so richtig weiß, was da in Zukunft passieren wird mit seinem Knie. Aber die Geschichte um Aya Quinta müssen wir auch so ein bisschen im Auge behalten. Da scheint es wirklich größere Probleme mit dem Knie zu geben. Er konnte nicht so richtig sagen, was sein Problem ist. Also es ist kein Kreuzbandriss oder so. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es hier um Knorpelmasse, die sich irgendwie hinter eine Sehne geschoben hat oder so. Also das von mir natürlich schwer einzuschätzen, aber es klingt nicht gut. Es klingt nicht gut. Wir hoffen für Elia Quinta, dass es irgendwie behandelbar ist und er natürlich wieder zurückkehren kann, denn ich bin ja ein Elia Quinta-Freund, muss man so sagen. Also Elia Quinta ist fast schon einer meiner Lieblingskämpfer in der UFC. Dann gibt es ein John-Jones-Update, schon lange nichts mehr gehört von John Jones, aber sein Team Kamerad Igor Araujo hat sich zu Wort gemeldet. Der trainiert mit John Jones bei Jackson Winklejohn in Albuquerque zusammen und der meinte, dass John Jones jeden Tag trainiert, der ist gut drauf, lacht viel und ist insgesamt in einer sehr guten Verfassung. Er macht, was man ihm sagt und ja, scheint im Team gefestigt zu sein und bekommt da nicht allzu viel Heat. Es ist natürlich, es muss natürlich weitergehen für John Jones. Also ich finde das jetzt nicht so tragisch, dass Igor Araujo davon spricht, dass John Jones gut drauf ist. Ich habe im Internet gelesen, dass es da fast schon einen kleinen Aufschrei gab. Ja, wie kann der denn da schon wieder im Gym Spaß haben oder einfach halt gut drauf sein? Ich finde, ja, das Leben geht weiter. Er hat Scheiße gebaut und er muss aus diesem Fehler lernen, er wird dafür mit Sicherheit auch bestraft werden, wurde seitens der UFC schon dafür bestraft und ich finde es gut, dass er weiter trainiert, dass er offensichtlich noch den Antrieb hat und weitermachen will, da gab es ja auch mal ein paar Fragezeichen und ja, wenn ihm das Spaß macht, finde ich es gut, definitiv. Was auch noch interessant war, Araujo hat noch erzählt, dass nach dem Unfall, also vor ein paar Monaten, als John Jones dann wieder zum ersten Mal beim Training erschien, da musste er dann die Trainingsmatten putzen. Ja, also das war dann die kleine Strafe von Jackson Winklejohn, wobei ich davon ausgehe, dass in so einem Gym jeder mal ran muss und die Trainingsmatten putzen muss. Und diesmal war halt John Jones dran, zu Recht muss man sagen. Ja, Araujo meinte auch sonst noch, dass man im Gym eigentlich überhaupt nicht über den Vorfall vom April spricht. Das wird wahrscheinlich totgeschwiegen. Ich meine, versetzen wir uns mal in die Lage seiner Teamkameraden. Ich meine, jeder weiß, er hat Scheiße gebaut. John Jones selber wird es auch wissen. Warum sollst du ihn damit noch auf den Sack gehen? Der weiß schon, was er ja verbockt hat, muss man so sagen. Von daher kann ich verstehen, dass man bei Jackson Winklejohn das Ganze auf sich beruhen lässt und einfach abwartet, was in Zukunft entschieden wird. Wie es aussieht, wird man sich nicht außergerichtlich einigen. Das muss man vielleicht auch noch an der Stelle mal sagen. Alles deutet darauf hin, dass John Jones vor Gericht erscheinen wird muss und da wird dann darüber entschieden, welche Strafe John Jones bekommt für seine Fahrerflucht mit ja, Körperverletzungen nennt man das dann wahrscheinlich. Müssen wir mal abwarten, was es da dann noch für eine Strafe gibt für John Jones. Dann könnt ihr euch vielleicht noch an die Geschichte erinnern, dass bei Jose Aldo bzw. bei Nova Uniao ein Dopingkontrolleur sein Unwesen trieb. Der tauchte da einfach mal auf. André Pedernales fand das sehr, sehr suspekt und hat direkt mal die Polizei angerufen, wenn da ein Fremder im Gym steht, in einem Gym für MMA-Kämpfer. Für, wie Joe Rogan sagen würde, absolute Motherfucker. Sagt der Oberboss, ey, da müssen wir erstmal die Polizei rufen. Da können wir uns nicht selber wehren. Nein, kann ich natürlich verstehen. Und im Nachhinein hieß es dann, dass Ben Mosier, so ist sein Name, der für die Drug-Free-Sport-Organisation arbeitet, angeblich kein gültiges Arbeitsvisum für Brasilien habe. Das wurde inzwischen dementiert und auch belegt, dass er dieses Arbeitsvisum nämlich gehabt habe. Die Nevada State Athletic Commission hat ein Schreiben vorgelegt, das vom 18.06.2012 stammt. Da wurde dem Herrn Mosier in Chicago ein Arbeitsvisa für Brasilien ausgestellt. Sprich, eigentlich hätte er da wirklich diese Dopingprobe einsammeln dürfen und hätte auch von der Polizei nicht verwiesen werden dürfen, denn so wie NAC das sagt, sei alles ja rechtlich abgesichert gewesen. Dennoch musste dann die brasilianische Athletic Commission eingreifen und musste einen Tag später die Dopingprobe von Jose Aldo einsammeln, die Urinprobe und ich glaube auch Blutprobe. Ich glaube Urin und Blut, ja. Mittlerweile kamen die Testergebnisse zurück. Am 6.7. wurden die veröffentlicht und Jose Aldos Test war negativ. Also er braucht da keine, oder im Nachhinein ist es ja eh wurscht, aber ja, er war halt clean und ja, alles war okay. Auch Conor McGregors Dopingtest liegt der NAC oder die Testergebnisse liegen der NAC vor. Das Ergebnis wird allerdings erst nach UFC 189 veröffentlicht, was natürlich bei mir ein bisschen Kopfschütteln hervorruft, weil ich denke mir da so, man macht sich hier unnötig schwer. Ich meine, die NAC kennt jetzt das Testergebnis von Conor McGregors Pre-Fight-Test. Ja? Unter Umständen, ich möchte Conor McGregor hier nichts unterstellen, aber unter Umständen ist dieser Test positiv ausgefallen. Jetzt gehen die Jungs am Samstag ins Octagon, es gibt einen Kampf, Conor McGregor gewinnt und danach erfahren wir, sein Pre-Fight-Doping-Test war positiv. Da frage ich mich, warum machst du diesen Test im Vorhinein? Und das Testergebnis kommt auch noch vor dem Kampf und du gibst es nicht bekannt. Ich meine, wäre nicht jetzt der richtige Moment zu sagen, Leute, er ist positiv getestet worden oder er ist negativ getestet worden. Also selbst das wäre doch in Ordnung, wenn man das jetzt veröffentlichen würde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Die NAC veröffentlicht das Testergebnis erst nach dem Kampf. Dazu gibt es nachher noch eine Frage, da gehe ich dann noch ein bisschen genauer darauf ein. Dann beschäftigt uns nochmal das Verbot von Infusionen nach Weigh-ins. Eigentlich sollte das jetzt mit UFC 189 in Kraft treten. Man hat sich aber jetzt dagegen entschieden und sagt, dass es jetzt erst ab Oktober in Kraft tritt. Denn es gab jede Menge Beschwerden von Kämpfern, von Teams und natürlich auch von Ernährungsexperten. Mike Dolce ist da mit Sicherheit der bekannteste, die alle aufgeschrien haben und gesagt haben, man kann das so umsetzen mit diesen keine Infusionen und so weiter und so fort, aber man muss den Kämpfern dann auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel die Gewichtsklasse zu wechseln oder ihre Ernährung umzustellen, dass sie nicht mehr so viel Weight cutten müssen. Und das wurde aus Sicht vieler Kämpfer und Teams einfach zu kurzfristig bekannt gegeben. Und die UFC hat jetzt da reagiert und hat gesagt, okay, diese Regel tritt erst ab Oktober in Kraft. Es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass man was beschließt und dann sagt, naja, okay, aber in den nächsten 3 Monaten, da drückt man nochmal ein Auge zu. Es ist schwierig. Also entweder man beschließt Richtlinien, die ab Stichtag so und so gelten, oder eben nicht. Und eigentlich ja gilt das Verbot von Infusionen ab 1.7. Jetzt gilt's doch nicht mehr. Ich meine, da kann man sich natürlich als Fan auch fragen, okay, wie schwammig sind dann die anderen Regeln, die beschlossen wurden? Heißt es dann auch irgendwann, ja gut, kann wirklich passiert sein, dass er da durch Zufall nur Testosteron zu sich genommen hat. Mach mal nur 1,5 Jahre. Oder wie? Also es ist immer, entweder es gibt Regeln oder es gibt keine Regeln. Und die sollten dann für alle gelten. Und da sollte es keine Ausnahmen geben. Und man fragt sich natürlich, wie sowas passieren kann, dass alle Kämpfer und Teams eigentlich durch die Presse erfahren, dass es so eine neue Regel gibt, dass man keine Infusionen mehr zu sich nehmen kann. Sollte die UFC nicht zuerst auf die Kämpfer und auf die Teams zugehen und sagen, hey, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen dafür sorgen, dass es weniger Doping gibt. Deswegen verbieten wir auch Infusionen. Man muss dazu wissen, dass diese Infusionen wohl auch irgendwie dazu geführt haben, dass man im Vorfeld zugenommene Performance-Enhancing Drugs rausfiltern könnte. Irgendwie, also ist natürlich immer alles, ja, so richtig steige ich da auch nicht durch, was die Doping-Geschichten alles angeht, was man da alles mit Infusionen rausfiltern kann, weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall sei das ein beliebtes Mittel gewesen, um eben dann auch PEDs rauszufiltern aus den anstehenden Urintests und so. Und deswegen will man die Infusionen eigentlich verbieten. Das ist ja auch okay, aber da müsste ich doch zuerst zu den Kämpfern gehen und sagen, Leute, das und das steht an. Wie steht ihr dazu? Könnt ihr das umsetzen? Wenn die sagen, ja, wir können das zwar machen, aber nicht innerhalb von 3 Wochen, ja, dann muss man einfach diese Regel ab 1.8. oder ab 1.9. oder gleich ab 1.10. In Kraft setzen und nicht einfach mal raushauen, so, das gilt jetzt, und dann erfährt man, ach Mensch, so schnell können wir das gar nicht umsetzen, und unter Umständen zerbrezelt das uns die kompletten Cards für die nächsten Wochen. Naja gut, dann gilt die Regel jetzt doch nicht. Da macht man sich aus meiner Sicht ein bisschen unglaubwürdig seitens der UFC. Dann gab es eine kleine Entlassungsfälle, aber wirklich nur eine kleine, und ich muss ganz ehrlich auch sagen, diese Entlassungsfälle ist jetzt nicht unbedingt schmerzhaft für uns UFC-Fans. Es sind jetzt nicht die Hochkaräter, die rausgeschmissen wurden. Nein, ich nenne euch es sind mehrere Kämpfer entlassen worden, ich glaube insgesamt 14. Gucke ich gleich nochmal nach, dass ich da jetzt keinen Quatsch erzähle, wie viel es jetzt insgesamt waren. Ihr könnt euch vorstellen, die großen Namen hat es nicht getroffen. Na, finde ich das jetzt hier auf Anhieb. Ja, 14 Kämpfer wurden insgesamt entlassen. Die bekanntesten: Ryan Jimmo, Robbie Peralta, Hatsu Hioki, Brian Ebersole, Diego Lima, Justin Edwards, Luis Dudra, Josh Sempo, Lisa Ellis und Jessica Racosi. Noch ein paar andere wurden auch entlassen, aber die kenne nicht mal ich. Und das heißt schon was. Klar, die UFC muss Platz machen für neue Kämpfer. Es sind, glaube ich, insgesamt 680 Kämpfer unter Vertrag bei der UFC, beziehungsweise haben Kämpfe absolviert in den letzten Monaten. Das ist natürlich Wahnsinn. Ich glaube, in den letzten 2 Jahren 680 Kämpfer oder so, habe ich jetzt noch nicht mal irgendwo gelesen. Das ist völlig absurd. Das war es eigentlich schon mit den News. Ich habe jetzt noch ein paar Hörerfragen. Also ihr merkt, es war heute nicht allzu viel los, newstechnisch, macht aber nichts. Kommen wir zu den Hörerfragen, die auch wieder eingegangen sind. Ihr könnt, das sage ich nochmal, mir natürlich auch Themenvorschläge und Fragen schicken. mmaradio@nonpg.de oder Twitter @mmaradio.de oder Facebook einfach nach MMA Radio suchen. Oder ihr könnt auch unter die YouTube-Videos einen Kommentar verfassen, so wie es der San Sebastian gemacht hat. Und er schreibt, wie wichtig ist deiner Meinung nach ein Sieg von Conor bei UFC 189 für die UFC? Meiner Meinung nach ist er jetzt, wo Jon Jones weg ist, der Einzige, der wirklich Mainstream-Publicity zieht. Sieht die UFC wohl genauso, wenn man mal schaut, wie sehr sie ihn pushen. Es mag zwar sein, dass andere Fighter vom Skill her super aufgestellt sind, aber das macht ihre Kämpfe zumindest für mich meistens nicht automatisch attraktiver. Gerade wenn Brasilianer im Spiel sind, gibt es im Normalfall nicht mal Wortgefechte. Denkst du, dass wenn Conor verliert, die UFC seinen einzigen Megastar verliert und er auf die Jail Sonnen-Schiene wandern könnte? Also viel Talk, aber am Ende nimmt ihn keiner mehr ernst, weil er eben im entscheidenden Moment versagt hat. Wie schlimm wäre das für die UFC? Ist natürlich eine gute Frage und eine Frage, die in den letzten Tagen häufig diskutiert wird, weil natürlich der Chad Mendes-Kampf ein gewisses Risiko für die UFC ist. Sollte Conor McGregor verlieren, ist er erstmal aus dem Title Picture draußen. Die Frage ist, wie lang? Das ist im Endeffekt auch Sebastians Frage. Also aus meiner Sicht, ich sehe das so. Ich versuche es mal mit einer Analogie. Ihr kennt ja alle diese Spielautomaten in Dönerbuden, ja, also wo man mit den Sonderspielen pipapo. So, man kann da aber auch irgendwie unten bei 30 Cent anfangen und immer wieder hochdrücken und immer wieder hochdrücken. Und umso weiter man nach oben kommt, umso spannender wird's, aber umso größer ist natürlich auch der Gewinn. Ich würde mal so sagen, Conor McGregor ist jetzt ungefähr bei 50 Sonderspielen. Ich hoffe, ihr versteht die Analogie. Und die UFC ist jetzt kurz davor, mit dem nächsten Knopfdruck auf 100 Sonderspiele hochzukommen. Jetzt kann man natürlich sagen, im schlimmsten Fall, im besten Fall, so muss man sagen, gelingt es der UFC, Conor McGregor zum Champion zu machen, sprich die 100 Sonderspiele zu erreichen. Ja, Conor McGregor gewinnt seinen Kampf, ist Interims-Champion und es gibt den großen Titelvereinigungskampf zwischen Conor McGregor und Jose Aldo, der das Potenzial hat, noch größer zu werden als das, was wir jetzt bei UFC 189 erleben. Ja, das Potenzial, muss man dazu sagen. Es könnte aber auch sein, dass Chad Mendes gewinnt und die UFC halt nicht die 100 Sonderspiele bekommt, aber bei diesen Spielautomaten ist es ja auch so, dass man nicht auf 0 zurückfällt, sondern dann auf 12 oder 24 Sonderspiele. Was will ich damit sagen? Ich glaube nicht, dass Conor McGregor richtig wieder abfallen wird und dass man ihn nicht mehr ernst nimmt. Sollte er gegen Chad Mendes verlieren, verliert er gegen einen der besten Featherweight-Kämpfer der Welt. Es gibt nur einen, der besser ist aus meiner Sicht und das ist Jose Aldo. Und ich glaube, dass viele in Anführungsstrichen Experten mir da recht geben würden, dass das die zwei Besten sind und Frankie Edgar ist dann die 2B oder man sagt von mir aus, Aldo ist die 1A und Mendes die 1B und dann kommt Frankie Edgar als die Nummer 2, wie auch immer. Von daher glaube ich, dass das nicht der Untergang von Conor McGregor wäre und dass man ihn nicht mehr ernst nehmen würde. Es wäre auf jeden Fall ein Problem. Die Frage ist dann natürlich auch, wie verliert Conor McGregor diesen Kampf? Ja? Sollte er nach 15 Sekunden K.O. geschlagen werden, könntest du sagen, ja, okay, es war ein Lucky Punch, weiß der Kuckuck. Es ist immer die Frage, wie verliert er den Kampf? Verliert er den Kampf zum Beispiel wie Hannon Burrell gegen TJ Dillashaw vor einem Jahr? Ich meine, da bleiben nicht viele Fragen offen. Ja? Also das war halt einfach eine totale Dominanz von TJ Dillashaw gegen Hannon Burrell. Da kann man nicht irgendwie von Lucky Punch oder ja zufälligem Glück reden oder so. Nee, es war einfach so, dass er deutlich besser war. Das wird eine Rolle mitspielen. Aber ich bin mir sicher, dass Conor McGregor aus dem Kampf, auch wenn es eine Niederlage ist, rausgeht und weiter versucht, sich im Gespräch zu halten, schnell wieder einen Kampf zu bekommen oder vielleicht dann im Oktober in Dublin zu kämpfen. Das wird dann sein Ziel sein und ich glaube, wenn er da einen Top 5 oder einen Top 10 Fighter aus der Featherweight Division besiegt, dass er dann zumindest mal wieder da oben mit rumschwirrt, sage ich jetzt mal. Es ist für die UFC nicht allzu problematisch, sollte Chad Mendes gewinnen, gibt es danach nochmal einen Kampf gegen Jose Aldo. Ich gehe davon aus, dass Aldo diesen Kampf gewinnt und dann wartet Frankie Edgar und dann könnte es, sollte Conor ein, zwei Kämpfe gewinnen, auch gleich schon wieder Conor McGregor sein, der ansteht. Denn du hast immer noch diesen Kampf, den jeder sehen will, Jose Aldo gegen Conor McGregor. Den Kampf will jeder sehen, egal ob Conor McGregor gegen Chad Mendes verliert oder nicht. Das ist das, was ich meine. Du fällst nicht mehr total ins Bodenlose. Dieser Kampf den will jeder sehen. Jeder will Aldo gegen McGregor sehen, egal wie McGregor jetzt gegen Chad Mendes kämpft. Deswegen glaube ich, dass Conor zunächst mal relativ sicher ist mit seiner Position als Top-Draw in der UFC, sage ich jetzt mal. Deswegen mache ich mir da keine Sorgen. Du hast natürlich auch noch eine ganz andere Option. Und das ist, dass Conor McGregor nach diesem Kampf sagt, ich gehe in die Lightweight Division. Ja, also er hat ja da mit diesem Gedanken schon häufiger gespielt und ich habe ja vorhin erzählt, es gibt jetzt das Verbot von Infusionen. Das wird dazu führen, dass einige Kämpfer in der Gewichtsklasse nach oben gehen müssen, weil sie halt einfach sonst zu viel Gewicht verlieren müssten und das ohne Infusion nicht mehr reinholen könnten. Und vielleicht ist Conor McGregor auch so ein Typ, der sagt, macht für mich keinen Sinn mehr in der Featherweight Division zu kämpfen, ich gehe hoch in die Lightweight Division. Und dann ist natürlich ja sofort ein Top 5, Top 10 Contender möglich für ihn und da kann er natürlich nochmal von unten anfangen oder ja von nicht ganz von unten, klar, wie gesagt, Top 10, kann er aber anfangen, versuchen wieder in Titelreichweite zu kommen. Also ich sehe überhaupt nicht schwarz, sollte Conor McGregor diesen Kampf verlieren. Er ist einfach, du kannst bei ihm nicht weggucken, er ist im Endeffekt wie ein Autounfall auf der Autobahn. Also du musst halt immer hingucken bei ihm, egal was er macht, egal wie hässlich es ist oder wie schlecht er dabei aussieht. Aber sind wir mal ehrlich, bislang hat er immer das gehalten, was er auch gesagt hat. Deswegen für uns Fans ist es interessant zu sehen, wie er jetzt mit diesem Druck umgeht. Und er weiß natürlich auch, was auf dem Spiel steht. Aber ich mache mir keine Sorgen, sollte er verlieren, wird er weiterhin eine große Nummer für die UFC sein. Und ich denke auch seine Credibility, wenn man das so sagen kann, wird nicht allzu viel darunter leiden, sollte er tatsächlich einen Kampf verlieren. Ja, habe ich irgendwie alles beantwortet, glaube ich. Dann hat Thomason eine Frage geschickt. Kannst du dir vorstellen, dass Aldo auch im Hinblick auf das Infusionsverbot den Kampf abgesagt hat? Und was hat es damit auf sich, dass Conor McGregor bei ESPN-Interview, also beim ESPN-Interview gesagt hat, da die Ärzte haben Aldo die Freigabe erteilt? Danke, bitte nicht aufhören mit MMA Radio. Lieb das. Gut, Thomason. Das muss auch so sein, dass du MMA-Radio liebst. Ja, also jedenfalls kommt das mir so vor, wenn ich mir deine Tweets aus den letzten Tagen so angeschaut habe. Egal, zu der Frage. Ja, ich glaube nicht, dass er mit Hinblick auf das Infusionsverbot die Kämpfe abgesagt hat oder den Kampf abgesagt hat, wobei sich das jetzt ja eh erledigt hat. Das Infusionsverbot tritt erst ab Oktober in Kraft. So wie es aussieht, ist Jose Aldo einfach verletzt und dieses Gelaber von Conor McGregor, die Ärzte haben Aldo die Freigabe erteilt, ist halt Bullshit. Also ja, Moment, es ist kein Bullshit. Es haben tatsächlich irgendwelche Ärzte gesagt, Aldos Rippe wäre nicht gebrochen und er könnte kämpfen. Und aus meiner Sicht ist das fast schon ein Skandal, denn die UFC hat auf UFC.com veröffentlicht, dass ein offizielles ärztliches Attest erstellt wurde und darin steht einfach, die Rippe sei nicht gebrochen und er dürfte kämpfen. Und das ist Bullshit. Es ist kein offizielles Attest. Sowas gibt's nicht. Es gibt ja keinen Amtsarzt bei der UFC, sondern es gibt irgendeinen Arzt, der halt die Röntgenbilder gesehen hat und dann entschieden hat. Aber es gibt keinen offiziellen Amtsarzt, der irgendwie darüber entscheidet, wer kämpfen darf und wer nicht. Denn, man muss noch dazu sagen, es gab noch mehrere Experten, die die Röntgenbilder angeguckt haben. Unter anderem irgendwie so ein super Fachmann, alle NBA-Spieler gehen zu dem, weiß ja, Kuckuck, ich kenne den Typen nicht, aber irgend so ein super Arzt hat sich das auch angeguckt und hat klipp und klar gesagt, ja, die Rippe ist gebrochen, der kann nicht kämpfen. Also, da muss man immer vorsichtig sein. Die UFC behauptet, es gibt ja einen offiziellen Arzt, der entschieden hätte, Aldo könne kämpfen. Aber das ist Bullshit. Sowas gibt's nicht. Aldo hat gesagt, er ist verletzt. Es gibt Röntgenbilder. Aus meiner Sicht, ich habe mir die Röntgenbilder angeguckt, die kann man sich im Netz auch angucken. Bleibt da keine Frage offen. Die Rippe ist gebrochen. Das sehe aus meiner Sicht sogar ich. Aber die UFC hält an diesem Statement fest und Conor McGregor nimmt das natürlich als Steilvorlage an und sagt, ja klar, also die haben ihm hier die Freigabe erteilt, aber er ist halt ein Feigling und tritt nicht an. Deswegen, ich gebe gar nichts auf diese Aussage von Conor McGregor. Die brasilianischen Ärzte sagen, Rippe ist gebrochen. Die Ärzte, die einen sehr, sehr guten Ruf haben in den USA, sagen, also die Sportmediziner sagen, die Rippe sei gebrochen und damit ist die Sache für mich erledigt. Conor McGregor kann in der Hinsicht mal die Fresse halten. Dann hat der Patrick noch eine Frage geschickt, beziehungsweise eine Frage gestellt auf Twitter. Und da geht's nochmal um das Doping-Testergebnis von Conor McGregor, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und Patrick schrieb, ist das ein schlechtes Zeichen, dass man Conors Testergebnisse erst nach UFC 189 veröffentlicht? aus meiner Sicht ist das überhaupt kein Zeichen. Ich glaube aber, dass man sich da in eine gewisse Bredouille bringt. Dass man einfach da ein Problem aus dem Weg gehen könnte, wenn man die Testergebnisse im Vorfeld veröffentlicht. Denn, wie gesagt, sollte der Test positiv ausgefallen sein und es wird anschließend veröffentlicht. Wir wissen jetzt, okay, sie wussten schon davor, die NAC, ob der Test positiv oder negativ ausgefallen ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, der Test fällt positiv aus, dann entsteht bei mir der Eindruck, okay, man möchte halt unbedingt, dass dieser Kampf stattfindet und deswegen wartet man mit der Bekanntgabe der Testergebnisse. Denn, man darf mal nicht vergessen, Las Vegas verdient an diesem ganzen Spektakel mit. Ja, also für Las Vegas, für die Stadt Las Vegas ist das ein sehr wichtiges Event, weil die machen ihre Taschen auf und da wird einiges an Kohle reinflattern am Samstag. Und die Commission ist halt einfach, ist ja keine unabhängige Organisation, sondern die untersteht natürlich in gewisser Hinsicht sondern die untersteht dem Staat Nevada und die werden sich natürlich hüten, den größten Payday in der UFC-Geschichte oder einer der größten Paydays, ich glaube die Nummer 2 ist das, die werden sie sich nicht entgehen lassen wollen. Jedenfalls drängt sich bei mir dieser Eindruck auf, wenn man nicht im Vorfeld diese Testergebnisse bekannt gibt. Klar, wenn im Nachhinein sich herausstellt, alles war negativ und Conor McGregor war clean, dann braucht man nicht mehr drüber reden. Aber sollte sich herausstellen, der Test fiel positiv aus, ist das für mich ein absoluter Skandal, dass man nicht im Vorfeld sowas bekannt gibt und den Kampf halt einfach platzen lässt, weil der Typ gedopt war. Man muss ja hier auch mal, wenn man es ernst nimmt, an die Gesundheit seines Gegners denken. Ja, also wir reden ja davon, dass sich jemand einen unerlaubten Vorteil erschafft durch Doping. Und hier hauen sich Leute in die Fresse. Und wenn ich jetzt also weiß, als Commission, hier geht jemand gedopt in einen Kampf, dann müsste ich doch eigentlich dafür sorgen, dass dieser Kampf nicht stattfindet. Ansonsten mache ich mich als Commission völlig lächerlich. Also ich hoffe, dass der Test negativ war. Sollte der positiv sein, ist das für mich fast schon ein Skandal, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir müssen es abwarten. Gut, das war's für heute. Eine halbe Stunde, siehste. Ich wusste, dass heute keine 40 Minuten oder sogar 45 Minuten Ausgabe auf euch wartet. Am Freitag gibt es, wie gesagt, eine kleine ausführlichere Preview für UFC 189. Ich werde natürlich auch auf das Ultimate Fighter Finale blicken. Und wie gesagt, sollte die Ausgabe zu lang werden, werde ich das stückeln, einmal News, einmal Preview und ihr könnt euch dann selber raussuchen, was ihr hören wollt oder vielleicht wollt ihr beides hören, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Das war's für Dienstag. Ich bedanke mich, dass ihr zuhört und ich suche die ganze Zeit das Intro, was ich eigentlich immer beziehungsweise in dem Fall das Outro, da habe ich's, was ich immer zum Ende spiele. Und jetzt habe ich's gefunden. Tschüss!